Diese Erinnerungen sind jedoch nun einmal da und kreisen immer um denselben Punkt. Sie sind wie Geier, sie sind wie Klapperschlangen. Sie hacken ins Fleisch, sie beißen mich, sie können gar nicht anders. Gegen Mitternacht nahm ich die beiden letzten Schlaftabletten aus Gregs Bestand und wartete darauf, dass sie wirkten. Die Erinnerung an Donna, die im Sterben den erwachsenen Ted vor sich gesehen hatte, wurde aber nicht schwächer. Dass sie auf diese Weise aus dem Leben gegangen war, hätte mich eigentlich beruhigen müssen, aber im Gegenteil. Die Erinnerung an ihr Todesbett verband sich mit der Vision von den beiden Jungen in der Schlangengrube und der Tatsache, dass meine Hand immer wieder den Kontakt mit den T-Shirts, Tweedledum und Tweedledee gesucht hatte, um ihre Überbleibsel zu fühlen, ihre Überreste. Ich dachte, was, wenn ich sie auf dieselbe Weise gesehen habe wie Donna einst Ted? Bei Ellie war das der Fall, das steht jedenfalls fest. Ted zu sehen muss für Donna ein großer Trost gewesen sein, als sie vom Leben in den Tod übertrat. Aber würden die beiden Jungs auch mich trösten? Ich glaube nicht. Der, dem sie Trost spenden wollten, war ebenfalls tot. Ich war ein Fremder. Ich war... Was? Was war ich für sie? Das wollte ich lieber nicht wissen. Ich wollte nicht von ihnen heimgesucht werden, aber die Vorstellung, dass das geschehen könnte, genau das raubte mir den Schlaf. Ich dämmerte gerade wieder etwas weg, als ich hinter der Wand das rhythmische Quietschen hörte. Ganz plötzlich war es da und ließ sich auch nicht abtun, indem ich mir einredete, es käme vom Deckenventilator in Gregs Wohnzimmer. Es kam direkt hier aus dem angeschlossenen Badezimmer. Quietsch und quietsch und quietsch. Ich war so erschrocken, wie jemand nur sein konnte, der in einem riesigen Haus am Ende einer weitgehend unbewohnten Straße ganz allein war. Aber wenn Donna einem tollwütigen Bernardiner zur Verteidigung ihres Sohnes mit nichts als einem Baseballschläger gegenübertreten konnte, dann müsste ich doch wenigstens in der Lage sein, im Badezimmer nachzusehen. Als dann die Nachttischlampe an war und ich dastand, hielt ich das Ganze wieder eher für Einbildung. Hatte ich nicht irgendwo gelesen, dass Solpidem Halluzinationen auslösen konnte? Ich ging nach links zur Badezimmertür, drückte mich an die Wand und biss mir auf die Unterlippe. Schließlich drehte ich den Türknauf und machte ganz langsam auf. Das Quietschen wurde noch lauter. Es war ein ausgesprochen großes Badezimmer. Irgendwer schob dort den Kinderwagen hin und her. Vorsichtig griff ich um den Türrahmen und erwartete angsterfüllt, wie in solchen Situationen wohl üblich, dass eine Hand meine packen würde. Endlich fand ich den Lichtschalter und fummelte eine quälende Ewigkeit von vielleicht 2, 3 Sekunden daran herum, bevor es mir gelang, die Deckenbeleuchtung anzuschalten. Die Leuchtstofflampen verströmten schönes, helles Licht. Normalerweise vertreibt so ein Licht die Schrecken der Nacht zuverlässig. Nicht so in meinem Fall. Aus meiner Position konnte ich nicht das ganze Bad überschauen, aber auf der gegenüberliegenden Wand bewegte sich ein großer Schatten. Er war zu unförmig, als dass er eindeutig von dem verdammten Kinderwagen herrührte, aber für mich war das Glas klar. Und waren es die Jungs, die ihn hin und her schoben? Wie sonst sollte er hierher gekommen sein? Jungs, das wollte ich sagen, aber mir entrang sich lediglich ein trockenes Flüstern. Ich räusperte mich und setzte noch einmal an. »Jungs, niemand will euch hier haben, ihr seid hier einfach nicht willkommen.« Es war irgendwie nichts anderes als das alte Monster-Wörterspiel, mit dem ich einst meinen kleinen Sohn vor dem Schlafengehen beruhigt hatte. »Es ist mein Badezimmer, nicht eures. Es ist mein Haus, nicht eures. Verzieht euch, woher ihr gekommen seid.« Aber woher kamen sie genau? Aus 2 Kindersärgen, die man auf dem Palmetto Grove Friedhof begraben hatte? Waren es ihre verwesenden Gestalten, ihre verwesenden Überreste, die den Kinderwagen so manisch hin und her schoben? Fielen dabei Klumpen ihres toten Fleischs von ihnen ab? Quietsch und quietsch und quietsch. Der Schatten an der Wand. Ich nahm meinen letzten Mut zusammen und trat durch die Tür. Abrupt endete das Quietschen. Vor der gläsernen Duschkabine stand ein einsamer Kinderwagen. Diesmal war er mit zwei schwarzen Knabenanzügen dekoriert, die Hosen auf dem Sitz, die Jacken über den Lehnen. Das waren Bestattungsanzüge, gedacht für die Ewigkeit. Während ich wie gelähmt auf das vermaledeite Ding starrte, das nicht auf natürliche Weise hierher gekommen sein dürfte, trat an die Stelle des Radquietschens ein Rasseln. Anfangs war es leise, wie aus großer Entfernung, schwoll aber schnell an, bis es sich wie Kalebassen voller trockener Knochen anhörte. Bislang hatte ich nur auf die Duschkabine gesehen, jetzt fiel mein Blick auch auf Gregs freistehende Designerbadewanne mit den Löwenfüßen. Die Wanne war bis oben hin mit wimmelnden Schlangen angefüllt, und aus dieser schlängelnden Rumba tauchte plötzlich eine Kinderhand auf, die verzweifelt nach mir tastete. Ich floh.